Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des blog.juba.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Wir grüßen euch. Es gibt ein Leben nach dem Dschungel. Genau, wir sind wieder da, aus Australien zurück. Aus Australien. Australien zurück. Ja. Und Stefan, schon Angebote bekommen? Nein. Überhaupt noch nicht? Nee. Playboy hat noch nicht angerufen. Siehst du, ich habe das Telefon abgemeldet. Achso. Ja. Ja. Verstehe. Gab es denn ein Feedback zu diesem Thema? Dschungel. Ihr erinnert euch, 40. Folge. Wir haben ein paar Dschungelprüfungen gemacht. Ein Dschungelspezial. Genau. Hat sich denn jemand geäußert dazu? Ja. Und zwar hat sich die Maite geäußert. Maite? Von der gab es folgendes Feedback. Aha. Der Blogcast war wieder mal ganz nett. Eure Dschungel-Essprobe fand ich witzig. Aber wenn ihr meine ehrliche Meinung zum Dschungelcamp hören wollt, Schwachsinn. Ich verstehe nicht, wie man Menschen in solche teilweise gefährliche Situationen bringen kann und vor allem, warum es Leute gibt, die sich so erniedrigen dafür. Von Ratten gebissen zu werden, ist keine hygienische Sache. Die sind wirklich Krankheitsüberträger, auch wenn es Gezüchtete sind. Man kann doch für Geld nicht so tief sinken, sowas mit sich machen zu lassen. Ich weiß nicht, es gibt doch so einen Paragraphen, die Würde des Menschen. Ja, ich sag mal so, wenn man ins Dschungelkind reingeht, dann weiß man auch, worauf man sich da einlässt. Eigentlich schon. Ja, aber natürlich, die Meinungen gehen ja da auseinander, ne? Also, sie hatten natürlich... Die Quote aber nicht. Im Fernsehen zählt halt die Quote, ja. Aber natürlich ist die Meinung, mit der Meinung steht sie garantiert nicht alleine da. Und das ist halt Entertainment. Und ich glaube, gerade was die Dschungelshow angeht, das ist halt Show. Und ich glaube, so gefährlich ist das nicht, wie es vielleicht so dargestellt wird. Ja, die Kameramänner waren immer angewiesen, die Kamera so aufzustellen, dass die Autobahn hinten nicht zu sehen war. Du hast auch Schmidt und Pocher geguckt. Genau. Aber das glaube ich. Ja, nee, seit mein digitales Aufzeichnungsgerät wieder aufnimmt, kann ich auch Schmidt und Pocher gucken. Das ist schön. Ja, so war es halt. Genau, also wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander. Ich fand es sehr unterhaltsam, du fandest es, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, also ich würde es jederzeit wieder gucken und ich freue mich schon auf die nächste Staffel. Ja, und ich muss dazu sagen, mein Anspruch ans Fernsehen ist noch nicht so hoch. Also für mich ist das eher so der Trash-Kasten. Wenn ich was Tolles sehen will, dann gucke ich entweder im Internet, suche ich mir Informationen, oder ich schaue halt wirklich sowas wie Spiegel TV, aber so zum Abschalten und so. Andere gehen bei YouTube irgendwelche lustigen Videos sich angucken und ich schaue mir halt solche Sendungen an. In England sind die ja schon mittlerweile in der 7. Staffel, habe ich gelesen. Aha. Und da gab es ja sogar eine Staffel, wo, wie hieß sie doch gleich? Paris Hilton. Quatsch. Peter Henry und... Ja, und wie hieß sie? Ah, die mit dem kranken Kind. Mir fällt der Name nicht ein. Aber auf jeden Fall sind die zusammengekommen und haben geheiratet. Genau, richtig. Ja. Ja, aber ehe wir in Deutschland in der 7. Staffel sind, da müssen noch ein paar Jahre vergehen. Mal gucken, vielleicht heiratet Eike also, ja auch. B-Promis haben wir ja genug, also sollte daran nicht scheitern. Ja. Und ich glaube, das Zuschauerinteresse ist nach wie vor groß. Nicht, dass wir auch mal landen irgendwann. So als G-Promis oder so. Wenn es mit dem Podcast nicht mehr läuft, dann müssen wir in den Dschungel. Ja. Aber ist ja natürlich, geht es nicht nur in Sachen Dschungel so, sondern wie Maite schon schreibt, ich meine, warum tut man sich sowas an als Zuschauer? Was gibt es da noch für Sachen, wo man sich eigentlich fragen könnte, warum macht man das? Deutschland sucht den Superstar. Ja, und warum guckst du das? Aus demselben Grund, weil es Trash ist. Trash. Ja, es ist nichts Anspruchsvolles, es ist halt wirklich Trash und deswegen gucke ich mir es an. Echt, also es ist wirklich gezielt ausgewählt. Ja, aber letztendlich machst du oder willst du ja nur, dass die Leute leiden. Ja, sie wissen es doch aber auch, wenn sie da hingehen, dass sie leiden werden. Ich hoffe es. Ja. Man sollte davon ausgehen. Aber scheint ja nicht so zu sein, wenn man sich anguckt, was schon wieder an Klagen sind es wieder nicht unbedingt, aber an Prüfungskommissionen aber das, da über das die Sendung rüber ist es auch was die Sendung mit sich bringt, ne? Also die zeigen ja nicht den normalen Menschen, der da super singen kann, ja, sondern natürlich nur die mit den Ecken und Kanten, die sich blamieren von oben bis unten. Richtig, weil du die da super singen kannst, das interessiert mich nicht. Da kann ich das Radio anmachen, wenn ich jemanden singen hören will. So ist es. Ja. Ja, was gibt's noch für Sendungen? Big Brother zum Beispiel. Guckst du Big Brother? Nee, da bin ich irgendwie total weg. Die aber du hast das mal geguckt. Ja, genau, ich habe es mal geguckt. Als was hast du gerade? Die sind jetzt zu so intelligent? Ich habe gelesen in der Zeitung, dass die intelligenter geworden sind, die Kandidaten. Und da dachte ich, nö, würde ich ja nicht sehen. Also natürlich ist es so, man kriegt es immer weniger mit, habe ich so den Eindruck. Und die Kandidaten, ich weiß nicht. Also ich habe von dieser Staffel sehr wenig gesehen. Ja, und außerdem... so diese richtig schlimmen Sachen, die werden dann nicht ausgestrahlt. Es ist irgendwie auch in jeder dieser Shows schlägt immer einer extrem quer. Ne? Wir hatten beim Dschungel den DJ Tomic. Ja. Und wir hatten jetzt bei Big Brother war doch auch einer, der rausgeflogen ist, weil er Pädophilenwitz erzählt hat. Genau. Ja, und das war doch in der letzten Folge, war das auch, hat da einer einen Nazi-Witz erzählt. Vielleicht in einer der vergangenen Big Brother-Folgen. Ja, und da musste sogar der Regisseur seinen Hut nehmen. Ja. Weil, ja, ich weiß nicht, warum das damals war, aber weil das halt so über den Sender geschickt wurde. Wurde es auch ausgestrahlt? Na, das Problem bei RTL 2 ja nicht, wo die Zusammenfassung kommt, aber bei Premiere gibt es okay, ja, ja. Das war 24 Stunden live. Okay, das ja auch so. Hm? Genau. Aber es gibt ja auch andere Leute im Fernsehen, die irgendwelche Sprüche aus der Zeit des Nationalsozialismus tja bringen. Und das auf öffentlich-rechtlichen Sendern sogar. Das war nicht auf öffentlich-rechtlichen. Nein? Nein. Dann reden wir von jemand anders vielleicht? Die junge Frau hier? Ich von wem redest du denn jetzt? Von Eva. Nein, das ist ja wieder was anderes. Also, aber neulich gab es auch den Fall in der einen Quiz-Show. Ach ja, ja. Was hat die noch gleich gesagt? Also René, zitiert mal jetzt. Sie hat gesagt, Arbeit macht frei. Genau. Vielleicht war ja gar nicht bewusst, wo und das herkam. Ich habe das neulich, haben sie das im Radio nochmal so vorgespielt? Ja. Und haben so gesagt, 20 Minuten später hat sie sich entschuldigt dafür. Nee, die hat das nicht gewusst wahrscheinlich. Ja. Und die, ich nehme mal an, die in der Regie saßen zu dem Zeitpunkt, haben das auch nicht gewusst. Also ich finde, da jetzt so diesen Zusammenhang reinzuzwingen, finde ich auch ein bisschen übertrieben, weil es gibt dann so viele Worte, die man nicht, also ich sag mal so, im Nationalsozialismus haben die Leute die Worte, die wir jetzt im Mund nehmen, auch im Mund genommen. Dann dürfte man nicht guten Tag und nicht auf Wiedersehen sagen. Guten Tag, auf Wiedersehen. Nee, aber ich finde, dass das manchmal ist das echt ein bisschen überzogen. Ich denke mal, sie hat es überhaupt nicht so gemeint, also davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Beim DJ Tomic muss ich sagen, das war auf jeden Fall sehr bewusst, die Äußerung. Also wer das Video nicht gesehen hat, bei YouTube ist es zu sehen, einfach mal nach DJ Tomic und Hand suchen. Nee, also ich denke mal, da stößt man im Internet schnell drauf. Also das war bewusst, meiner Meinung nach. Also das war auf jeden Fall bewusst. Vielleicht hat ihm einer gesagt, die Kamera läuft nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, egal. Ja, also zumindest ein kann man darüber sehr kontrovers diskutieren. Da gibt es viele Pros und viele Kontras, denke ich. Und ja, wir fassen es einfach mal zusammen. Also gibt ja auch genug Serien, die man eigentlich guckt, obwohl die totaler Blödsinn sind. Ne? Und The Daily Soaps, ich meine, ja, man kann ja dazu stehen. Also ich gucke es auch. Zum Beispiel jeden Abend meine Serie. Hat eine eigentlich recht gute Quote, aber es guckt ja auch keiner. Ne? Nein, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Wir gucken das alle nicht, aber die Quote stimmt. Genau. Und deswegen sagen die Fernsehmacher wahrscheinlich auch, ist uns auch wurscht, wenn es Kinder guckt, Hauptsache die Quote stimmt. Genau. Daher kommt das, ne? Du kommst ja vom Fernsehen. Ja, auf jeden Fall. Also du musst ja das das ist für mich Zeitverschwendung. Da gucke ich dann doch, das ist mir nicht trashig genug. Aber das ist so jeden Tag so meine halbe Stunde, wo ich quasi mein Gehirn ausschalten kann, ja, mich auf meine Couch fläze. Ja. Und einfach berieseln lassen. Genau, richtig. Genau. Es flimmert halt vom Bildschirm. Und ja. Jetzt vielleicht mal zum Bildungsausgleich noch ein paar Sachen genannt, die dann wieder genau das Gegenteil sind. Also ich kann zum Beispiel sehr empfehlen, Spiegel TV, also den Sender direkt. Reportagen. Den Sender direkt. Ja. Also den gucken wir sehr oft, den gucken wir sogar so oft, dass sich da die Sendung schon wiederholen. Also manchmal schalten wir ein und sagen, das haben wir. Nee, doch. Wir schalten ein und sagen, das kennen wir ja schon. Ja, also das guckt man natürlich auch. Ist nicht so, dass wir uns hier nur mit Trash irgendwie zu. Nein, so ist es ja nur auch nicht. Ne? Ja. Aber Fernsehen ist halt so ein, ja, für die Unterhaltung. Oder zum Kinderberuhigen halt, ne? Ja, gut, bei euch jetzt ja. Damit euch eure Kinder nicht auf die zur Last fallen. Ja, so ist es halt. Apropos Kinder, wir waren im Dschungel. Ja. Und da gab's keine Dinosaurier, wolltest du mir sagen. Ja, jetzt hatte René überlegt, weil wir hatten uns ein Stichwort vereinbart, eine super mega geile Überleitung. Ja, wie waren die nochmal? Thema. Lass uns die doch einfach nochmal machen. Echt? Warum nochmal? Was steht da? Also es ging um den Dschungel? Ja. Achso, Oh. Telefon. Nee, dann machen wir das jetzt ganz schnell, ja. Leo. Wir spielen jetzt Leo ein. Endlich ist er wieder da und Leo kommt mal jetzt hier ran. Leo wird uns jetzt erzählen, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Passend zum warum Thema. Keine mehr im Dschungel sind. Und da hören wir mal rein. Genau. Und René geht mal ans Telefon. Hallo, liebe Leute, hier ist der Leo. Leo erklärt. Ich möchte euch heute erklären, wie die Dinosaurier ausgestorben sind. Erst gab's die Dinosaurier, aber sie haben sich nicht aufgefressen, weil wenn sie sich aufgefressen hätten, dann müsste ja noch einer da auf der Welt sein. So war das nicht, denn es ist eine Wolke gekommen. Da sind die Dinosaurier dann verschwunden. Da war es zu dunkel, haben kein Essen gefunden. Und dann, als die Wolke wieder weg war, waren sie tot. Einige sind auch in die Schlucht gefallen. Und dann sah man nur noch Skelettteile. Weil ich mir mal ein Buch angeguckt habe und da habe ich gesehen, wie andere Dinos in eine Schlucht gefallen sind, ganz viele Ruine. Und als sie unten lagen, waren sie tot und hat man nur noch Skelettteile gesehen. Ist gut, dass die tot sind, weil wenn es die Fleischfresser geben würde, würde es ja gefährlich werden. Im Gegensatz zu den Pflanzenfressern macht's nichts. Aber die können zu laut trampeln. Da kann ich ja nicht mal in Ruhe schlafen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, jetzt wisst ihr, wie es war. Ja, genau so hat sich's zugetragen. So oder so ähnlich. So oder so ähnlich, genau. Ja, danke, Leo. Ja, das ist jetzt aber nichts Neues, das mit den Dinosauriern. Mhm. Das kannte der eine oder andere ja schon, wie das gewesen ist. Und Neuigkeiten hat jetzt Stefan für uns. Echt? Na, fantastisch. Ja, seit langem mal wieder eine Sendung mit ein paar News, die wir so in den letzten Wochen gefunden haben im Internet, was vielleicht interessant ist. Ja, René, die erste Meldung trifft ja auf dich nicht zu. Du hast ja keinen modernen Fernseher. Und zwar gibt es eine Meldung zum Nachfolgeformat von HDTV. Das ist wohl in Japan zurzeit in der Erprobung, in der Testphase. Und das soll so super scharf sein, das Bild, dass bei ersten Versuchen den Leuten übel geworden ist. Das habe ich auch gehört. Warum ist denn den deshalb, Fernsehen ist zum Kotzen. Ja. Quasi. Und, warum ist denn übel geworden? Ja, weil das Bild so super scharf ist und bei schnellen Bewegungen und vor allen Dingen, wenn du nicht so weit weg bist, dann dreht's dich. Man wird quasi seekrank vom Fernsehen. Ja, sozusagen. Ohne das Schiffe da drauf zu sehen. Und das ist der Nachfolger von HDTV? Ja. Ich habe ja nicht mal HDTV mitgemacht. Ja, das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Ja. Also ich habe auch noch kein HDTV. Warum auch? Wozu, ja. Ja. Egal. Ich brauche mir die Dschungelkandidaten nicht in HDTV. Ach nee, ich sag jetzt nicht mehr, ist mir nicht mehr egal, sondern ist mir Pimpe. Ist dir was? Pimpe? Ist mir Pimpe, habe ich gestern im Duden gelesen. Wenn das steht etwas, im Duden? Ja, Pimpe? Ja, Pimpe. Hm? Aha, was soll das heißen? Ist dir wurscht? Egal. Ja, ist mir Pimpe, heißt es mir egal. Ist mir nur Pimpe. Ja, okay. Gut. Das war jetzt auch die zweite News. Ja, dann noch eine News, eine schlechte Nachricht für dich, René. Weniger Sexwerbung im Teletext. Das hast du ja auch mitbekommen. Ja, da muss ich ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass Teletext noch existiert. Nein, das ist für mich ein tägliches Informationsmedium. Internet für Arme, genau. Nein, warum? Ja, weil es Internet für Arme ist. Nein, also ich glaube, Teletext wird nie aussterben. Und auf Empfehlung von Jugendschützern ist jetzt das Thema aktuell geworden, weil vielleicht hat es der ein oder andere auch schon mal mitbekommen, wenn man einen Teletext gerade von privaten Sendern aufschlägt, wird man öfter so mit obszönen Verlockungen konfrontiert. Schön, so eckige, gepixelte Frauenbilder, wahrscheinlich in zwei Farben. Nein, das natürlich auch, aber schon auf normalen Seiten, wenn du Nachrichten liest oder so, ist ja unten immer eine Werbezeile und da sind manchmal auch schon anrüchige Sprüche bei. Und das hat jetzt ein Ende, weil komischerweise, ich staune auch, dass es so schnell ging, mittlerweile ist bei meisten Teletexten nur von 22 bis 6 Uhr. Siehst du, ist das sehr... Es ist auf jeden Fall sehr lobenswert. Finde ich toll. Ja. Sind nicht so schlimm, wie man immer dachte. Geht nicht nur um Geld. Ja, deswegen, das ist auch das, was mich wundert eigentlich. Ich denke, es hat nicht viel eingebracht. Also ich weiß nicht, ob sich die schon Zugriffszahlen messen lassen. Es gibt auch Messwerte für Teletext. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so berauschend ist. Nein, ist nicht, aber... Gut, ich meine, du hast ja jetzt mehr Zeit, wenn du nicht mit dem Bus zur Arbeit fahren kannst. Ja, übrigens, die Teletext-Taste ist die einzige, die Leo nicht kennt. Nein? Auf der Fernbedienung, nee. Also ich möchte auf Teletext nicht verzichten. So. Ich möchte damit gar nicht erst anfangen mit dem Scheiß. Du hast Internet erreicht. Ja, deine BVG-Anspielung habe ich mitbekommen. Ja, zum Thema Fastenzeit, ne? Also auf was verzichten, da passt der BVG-Streik. Genau. Fastenzeit, da hatten wir einen Beitrag zu, ne? Mhm. Vielleicht kann ich an der Stelle einfach mal erwähnen. Die Beitrags-ID können wir auch gleich mal nennen. René sucht sie mal schnell raus. Mal gerade eben den Blog. Ja, Pizzi hat einen Beitrag zum Thema Fastenzeit, die ja jetzt wieder beginnt, nach der Karnevalszeit. Na? Und 7 Wochen. 7 Wochen Fasten. Also ich habe davon, ehrlich gesagt, das erste Mal richtig gehört, dass mit 7 Wochen und so. Ja, das ist ja richtig. Von Karnevalsende bis Ostern sind 7 Wochen. 1686, also die 1686 ist der Beitrag dazu. Aber da geht es ja auch nicht nur um Fasten, ne? Nein, und zwar von einer Aktion hat sie dort berichtet. Nee, 1686. Ist egal. Stefan hat sich gerade die Ziffer aufgeschrieben, damit das nachher in den Show notiert. Sag es nochmal nicht, dass die Leute das auffallen. Beitrag 1686. Genau, okay. So. Ja. Sprich dich aus. Ja? Ich soll mich aussprechen. Ja, und zwar von einer Aktion hat sie berichtet. Zwar verschwenden statt verzichten, wenn ich es richtig verstanden habe. Und zwar soll man 7 Wochen mal versuchen, ein bisschen verschwenderisch zu leben. Ja, und jetzt wird der eine oder andere sagen, was? Verschwendung? Das finde ich jetzt aber nicht gut. Aber es geht ja nicht um Verschwendung von Wasser, Verschwendung von Strom. Zeit verschwenden mit Freunden. Liebe verschwenden. Ja. Einfach mal mit Liebe um sich. Schau mal, mit sich auf meinen Schoß setzen. Oder geht es jetzt schon los mit den Verschwenderwochen? Nee. Nein, das ist erst nach der Karnevalszeit. Ah, okay, beziehungsweise, gut. Das ist ja jetzt dann schon. Genau. Ja, weil aber im Moment, wo wir aufzeichnen, nicht. Also nochmal Glück gehabt. Ja, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Das ja. Und genau, Verzicht sagtest du. Oder willst du noch was zur Verschwendung sagen? Nein. Verzicht sagtest du und BVG. Ja. Ich wollte das Thema nochmal ganz kurz anreißen. Also, oder ich möchte dich vielmehr fragen, wie deine Meinung dazu ist. Hast du jetzt Mitgefühl mit den BVG-Mitarbeitern oder hast du mehr Mitgefühl mit dem Unternehmen? Oder wie siehst du die Sache? Findest du das okay, dass die den gestreikt haben? Also in Berlin, ne? Ja. Da lief ja nichts mehr. Die S-Bahn ist doch auch gefahren. Ja, S-Bahn, haha. Nein, also man muss zu dem Thema sagen, Streik. Also ich finde übertrieben, gleich am Anfang so eine harte Streikmaßnahme. Und dann 6 Stunden vorher nur Bescheid zu sagen, das finde ich überhaupt... Das denke ich mal, damit haben sie sich das, glaube ich, mit vielen Kunden verscherzt, ja. Auch wenn die allgemeine Meinung, wenn man so die Berichterstattung verfolgt hat, eher dahin geht, dass die meisten eigentlich Verständnis dafür haben. Also aber ich habe ich da Verständnis. Man muss auch vorsichtig sein, weil ich glaube, die Gewerkschaften sind zurzeit ganz schön aktiv. Und dass die so ein bisschen über die Köpfe so vielleicht sogar der Mitarbeiter hinweg entscheiden. Ja, sowieso. Dass die da so richtig den Keil reintreiben. Also ich finde es blöd, wenn sowas auf dem Rücken der Kunden ausgetragen wird. Ich meine, ich gehe auch nicht auf die Straße, wenn jetzt, nehmen wir an, ich bin unzufrieden mit meinem Arbeitgeber und ich gehe auf die Straße und haue jetzt jemanden auf die Nase und sage, so, das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich meinen Arbeitgeber nicht leiden kann. Also das finde ich ein bisschen... Ja, das ist der Unterschied, weil du hast ja keine Gewerkschaft hinter dir. Ja, dann bin ich meine eigene Gewerkschaft. Ja, ich finde sowieso, also gerade was man jetzt auch mit der Bahngewerkschaft und der Bahn verfolgt hat und jetzt, was jetzt in Berlin auch mit dem öffentlichen Dienst und der BVG Streiken los ist. Sinn. Ja, aber das ist doch, was die Gewerkschaften machen, ist doch eigentlich ein Arschtritt für jeden normalen Arbeitnehmer, der keine Gewerkschaft hinter sich hat. Ja, und da muss man mal mit der Lupe sich ganz genau angucken, worum es da überhaupt geht. Ja? Denn die BVG-Mitarbeiter, soweit ich gehört habe, ist das, wogegen die jetzt vorgehen, eigentlich damals von Verdi so in die Bahn geleitet worden. Die haben... Die Verträge sind Kündigungsschutz ja schon bis 2020. Ja. Überleg dir mal, wo hast du heutzutage einen Kündigungsschutz bis, das sind ja 20 Jahre fast jetzt noch. Und die verdienen wohl nicht schlecht. Und jetzt geht es nur darum, dass die Neueingestellten halt auch gutes Geld kriegen sollen, aber die Alten davon nicht betroffen sind. Also ich finde, eigentlich ist das eine Farce. Und man kann aber ganz offen sagen, Verdi, das finden wir echt scheiße, was ihr da macht. Gut, was ich auch... Stellt euch vors Rathaus und demonstriert da, aber also das... Dumm finde ich auch so die Äußerung einiger Berliner Politiker, die dann sagen, ach, wenn die streiken, dann sparen wir halt Geld, ist doch auch nicht schlecht. Ja, das stimmt allerdings. Die BVG hat bei der ganzen Sache, und das muss man sich mal überlegen, das ist eigentlich der Hohn bei der Geschichte, die BVG spart jetzt Gehälter, weil wovon werden die bezahlt, die Streikenden? Von Verdi, ja. Aus der Streikkasse. Das heißt, die BVG braucht für diesen Tag, es ist ja, ich habe mal nachgeguckt, wenn ich es richtig verstanden habe, als Streikender ist es unbezahlter Tag, ne? Ein Streikender, ein unbezahlter Tag? Du wirst nicht bezahlt für den bestreikten Tag. Da käme ich nicht so gut aus. Ich glaube ja. Wer es genau weiß, der kann ja nochmal eine Info geben. Sollte man vielleicht auch nochmal nachgucken. Wir haben auch im Beitrag 1683 mal den Wikipedia-Eintrag Warnstreiks verlinkt. Da kann man das nochmal nachlesen. Ja, also und Strom wurde eine ganze Menge gespart, ne? Unmengen an Strom, weil die S-Bahn nicht fuhr, die U-Bahn nicht fuhr, ja, die S-Bahn fuhr, Entschuldigung, die andere S-Bahn, die Straßenbahn. Die Tram. Die T-Bahn oder die S-Bahn. Ja. Ja, und der Bus, also eine Menge Benzin wurde sicherlich gespart, eine Menge Kerosin wurde gespart. Nein. Was ich noch lustig fand, auf der Seite der BVG stand dann eine Meldung, als es dann am letzten Samstag um 15 Uhr weiterging. Ja, also quasi gestern von heute gesehen, wo wir aufzeichnen. Ja, da stand irgendwie, dass die Polizei sogar Straßen gesperrt hat, damit die Busse irgendwie ohne große Verzögerung vom Betriebshof in den Straßenverkehr fahren können. Ja, sowas gibt's heute nur. Also ich finde, jeder, der sich, der diese Form, also ein Streik ist in Ordnung. Hast du schon mal gestreikt in deinem Leben? Ich? Außer innerlich? Nee, darf ich gar nicht. Dann bin ich meinen Job los. Ja, also das ist auch komisch, ne? Also das ist auch irgendwie privilegierten Vorbehalten zu streiken. Egal, selbst da muss man gucken, ob es andere Mittel gibt. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen, Gewerkschaften machen sich im Moment sehr wichtig. Und sehr unbeliebt, würde ich mal sagen. Bei mir schon. Ich habe im Internet auch von Leuten gelesen, die gesagt haben, wobei ich das vielleicht auch ein bisschen übertrieben finde und mir nicht so recht vorstellen kann, dass sie als die Verdi die Gewerkschaft wurde von, das ging glaube ich sogar um die BVG, da hat ein Mitarbeiter gekündigt, weil er gesagt hat, er möchte mit diesem Verein nichts zu tun haben. Habe ich im Hauptstadtblog, glaube ich, gelesen. Da war nämlich auch eine Diskussion über diesen BVG-Streik. Ja. Ja, das wird sicher nicht der letzte Streik gewesen sein und ja, wir können nur hoffen, dass sich da schnell irgendwie die Gemüter beruhigen. Hat Pin eigentlich gestreikt? Hätte man nicht gemerkt, war. Hätte ich nicht. Nein. Ja, so ist das. Ich glaube, wir machen mal schnell eine Pause. Gut. Ne? Weil wir haben uns jetzt ein bisschen auf die BVG eingeschossen. Wieder mal. Ja, haben uns ein bisschen verquatscht. Deshalb machen wir schnell mal eine Pause. Geht an den Kühlschrank, holt euch noch eine Cola oder ein Bier. Oder wenn ihr gerade auf dem Hinweg seid und gleich eure Firma erreicht habt, dann macht aus, hört euch den Rest auf dem Rückweg an. Genau. Und nach der Musik erklären wir dann mal, warum wir dieses Lied, das wir ausgewählt haben. Ja. Und es heißt? Es heißt, es kommt von Calvin Owens und heißt Coffee Man. Okay, Coffee Man. Shake it. Shake it, baby. I'm a coffee man. I know all about the coffee beans. I'm a coffee man. I know all about the coffee beans. I bring excitement to the music scene like a heaping cup of pure caffeine. 'Cause I'm a coffee man. Der Kaffeemann ist fertig. Ja, der Kaffee ist fertig. Mal kurz im Hintergrund. Wir sitzen heute in sonntäglicher... Ja, Stefan fängt an zu klimpern. Ich könnte jetzt mal hier also mir ein paar Kekse reinstopfen und mit vollem Mund gruselerweise ja sprechen. Ja, wir haben uns heute als Aufzeichnungsort wieder mal das Wohnküchenstudio gewählt und diesmal zu einer Kaffeezeit. Genau. Ja. Heute mal ein bisschen früher. Bei Keksen und Kaffee. Ja, genau. Deswegen der Coffee Man heute. Richtig. Aber Kaffee und Kuchen gibt es vielleicht heute bei anderen Leuten auch, oder? Ja. Was für eine Überleitung. Was für eine Überleitung. Ja. Na denn, Band ab. Wir gratulieren zum Geburtstag. Und ja, zwar? Wer hat denn? Es hat jemand ganz Besonderes. Am heutigen, jetzigen Tag. Gerade in dieser Sekunde. Ja. Also jetzt in der, nicht in der Aufzeichnungssekunde, sondern in der Ausstrahlungssekunde quasi. Richtig. Und sie wartet bestimmt jetzt schon auf ihren Namen. Aber bevor wir den sagen, den Namen, ja. Peter, du bist es nicht. Claudia, du bist es auch nicht. Du bist es auch nicht. Ja. es ist, nein, warte mal, ich wollte noch sagen. Christian, du bist es vielleicht. Ja. Nee, jetzt siehst du, das hat mich so durcheinander gebracht, ja. Dicky, dass ich ihn voll vergessen habe, was ich sagen wollte. Ja, siehst du, so leicht bist du zu beeinflussen. Ich wollte sagen, dass... Ach, sag den Namen jetzt einfach. Ja, also, auf jeden Fall gratuliere ich Kai und Luca ganz herzlich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und das war schon, oder? Nein, Maite, herzlichen genau. Glückwunsch. Und wegen dir, Maite, haben wir auch den Podcast verlegt auf Freitag. Ich bin ja mehr der Freund für die frühen Ausstrahlungen, aber Stefan hat gesagt, wir machen zu deinen Ehren quasi. Ja. Wir verlinken nochmal in den Shownotes alle Beiträge, die du je geschrieben hast. Nein, natürlich nicht. Einfach mal suchen. Wir gratulieren dir recht herzlich und hoffe, du hast heute einen schönen Geburtstag. Ja. Und bleib weiter so fleißig und aktiv. Ja. Und lass dir das Leben nicht langweilig werden. Genau. Ja. Aber so, da war doch noch irgendwas. So viel zu den Geburtstagskindern. Warte mal, du hast ja auch noch so einen Umschlag, so einen versiegelten. Habe ich extra... Bis heute. Was ist da ein Tonband drin? Ja. Wir haben ja ein Tonbandgerät. Erpresser-Tonband. leg mal rein. Ja, warte mal, dann müssen wir unser Tonbandgerät entstauben. Macht nichts. Und dann spielen wir das mal ab. Und dann hören wir. Maite, bist du noch da? Schalt mal nicht ab. Ja, die Ohren aufspannen. Genau, jetzt geht's los. Vor etwa 28 Jahren kam ein Baby angefahren. Ohne Mütz und ohne Schuh. Liebe Maite, das warst du. Wer jeden Tag sich freut und lacht und jeden Morgen froh erwacht und abends trinkt ein Gläschen leer, wird 100 Jahre und noch mehr. Es kommt der bunte Blumenstrauß mit besten Wünschen dir ins Haus. Sei froh und glücklich allerzeit in herzlicher Geselligkeit. Nach einem Glückwunsch ist mir heute zumute, dem Geburtstagskinde alles Gute. Ich wünsche dir zum Wiegenfeste von ganzem Herzen alles Beste und außerdem, das ist ganz klar, ein schönes neues Lebensjahr. Heiter wie der Frühlingsmorgen möge stets dein Leben sein, fern von Kummer, ohne Sorgen, wie der goldene Sonnenschein. Oh, das war schön. Wie war das mit dem Gläschen gemeint? Genau. Ich weiß auch nicht, da sage ich jetzt nichts zu. Ja, besser nicht. Nein, also ja. Eine tolle Sache. Das war der Leo, aber nicht der große, das ist der zweite Leo heute schon. Ja, ne? Der große Leo war es. Genau, die haben nichts miteinander zu tun. Das war der Leo aus dem Black Stories Podcast. Richtig, da war er auch schon mal mit Maite. Und ja, das war eine tolle Idee, fand ich. Und wenn ihr uns Geburtstagsgrüße für jemanden zuschicken wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen, so wie der Leo es getan hat. Die spielen wir dann auch. Wenn es dann zu viele sind, werden wir einen eigenen Geburtstagspodcast machen. Genau. Ja, wir allen gratulieren. Bis dahin, die Chance nutzen und schreibt uns. Schreibt uns an blog@juba.de. Wenn ihr nicht schreiben könnt, dann nehmt mit eurem Aufnahmegerät am Rechner ein Soundfile auf und schickt es uns. Das war jetzt aber diskriminierend. Nö, ich will nur, dass wir alle Zielgruppen abdecken. Okay. An blog@juba.de oder ihr habt auch die Möglichkeit, uns einen Kommentar auf den Anrufbeantworter zu sprechen unter der Rufnummer 030 202 368 03. Da geht ein Anrufbeantworter ran, da sprecht ihr euren Geburtstagswunsch oder auch euer ganz normales Feedback drauf und es wird dann hier bei uns gespielt, wenn es sendefähig ist. Vielleicht nicht vorher unbedingt DJ Tomic oder Big Brother Ausscheidungskandidaten studieren zu doll. Also sowas senden wir dann nicht. Genau. Und ihr könnt uns auch kostenlos anrufen, wenn ihr auf der Webseite auf Kontaktmöglichkeiten klickt. Da ist ein grüner Hörer. Einfach raufklicken, Telefonnummer eingeben und ihr werdet angerufen. Oder ihr kommentiert halt auf diesen Beitrag. Ja, das sind die Möglichkeiten. Genau, damit haben wir jetzt einer von unseren Lieben gratuliert. Und nächste Woche dürft ihr nicht vergessen, euren Lieben zu gratulieren, weil der 14. Februar steht an. Ah, Valentinstag. Valentinstag, Valentine's Day. Ja. Und weil wir euch auch so lieben, gibt es von uns eine neue Ausgabe des Black Stories Podcasts. Am 14. Februar, nicht vergessen, die Februar-Ausgabe. Genau, mit einem Kandidaten wieder. Ja. Und das natürlich ist, glaube ich, der erste Kandidat, der was gewonnen hat. Richtig, weil wir haben jetzt ein Gewinnspiel. Ihr habt es schon mal gelesen im Blog. Und wenn ihr auch was gewinnen wollt, einfach reinhören. Am 14. Februar. Ihr könnt, also mit dem Gewinnspiel, das würde ich gleich mal an der Stelle erwähnen, wenn euch eine Black Story einfällt, dann schickt uns einfach zu. Die Kontaktmöglichkeiten hatten wir gerade. Ja, und wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit, was zu gewinnen. Es gibt auch andere Varianten, was zu gewinnen, aber die hört ihr dann im Black Stories Podcast. Genau. Vom 14. Februar. Ja. So ist das. Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung. Folge 41, Entschuldigung, geht zu Ende. Ja. Dann bleibt uns nichts, als euch zu danken, dass ihr wieder mal reingehört habt. Danke, danke. Thank you. Ja. Merci. Wir werden an Valentinstag an euch denken. Definitiv. Ja, also vielen Dank für den Download. Richtig. Und wir freuen uns, euch in der nächsten Folge wieder zu hören. In 2 Wochen. Genau. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.